Die Familie. Familie. Kannst du dir nicht aussuchen, sagen alle. Du kannst eine Tante haben, die dich hartherzig enterbt. Oder Mutter und Vater, die immer hinter dir stehen, egal was du tust und wer du bist. Aber ist das so? Können wir wirklich nichts für unsere Familie? Oder ist sie nicht das Ergebnis vieler kleiner Handlungen von uns allen? Bei Mafia-Familien jedenfalls ist vieles anders. Dort herrschen andere Regeln, starre Regeln. Regeln, die nicht von der Familie bestimmt werden, sondern für die Familie. Regeln, die von außen kommen. Für uns mag ein Ausstieg nicht derart komplex erscheinen, wie für jemanden wie Luigi Bonaventura. Jemand wie er, der kein Leben ohne 'Ndrangheta kennt. Jemand wie er, der die 'Ndrangheta ist. 34 Lebensjahre lang wusste Luigi Bonaventura es nicht anders. Wer in eine Mafia-Familie hineingeboren wird, gibt mit dem Ausstieg nicht nur seinen Namen und seine Wohnung auf. Nein, sondern die gesamte Existenz. Herkunft, Freunde, Werte, Glaubensgrundsätze, Überzeugungen, das Stammrestaurant, Verwandtschaft, alles ist dann weg, in unerreichbarer Ferne. Weitgehend zumindest, denn das, was ein Mafialeben tief in dich implantiert hat, das wirst du nicht mit der Unterschrift unter den Kronzeugenvertrag los. Es bleibt. Und so schleppt Luigi noch heute die Schwere der Mafia-Existenz mit sich herum. Es wird leichter mit den Jahren, aber er wird sie immer mit sich herumschleppen, die 'Ndrangheta. Luigi ließ seine Entscheidung lange reifen. Eines Nachts sah er durch die offene Tür seine Frau friedlich schlafen und die Kinder. In genau dem Moment spürte er, dass ihre Zukunft in seiner Hand lag. Die Sorge um das Wohlergehen ihrer Kinder ist einer der wichtigsten Gründe für Mafiosi, den Ausstieg zu forcieren. Immer wieder betont Luigi, dass er die Kette durchtrennen wollte, der zufolge aus einer Mafia-Familie ein Mafioso wächst, der eine Mafia-Familie gründet, aus der wieder ein Mafioso wächst. Das Erfolgsmodell der 'Ndrangheta, die Blutsbande. Wenn wir über die 'Ndrangheta sprechen, denken wir häufig an San Luca und Umgebung, an die Clans aus der Stadt Reggio Calabria und Umland. Das ist nicht falsch, doch auch die Region um Crotone darf man nicht vernachlässigen. Traditionellerweise sind diese Clans in Handelsgeschäften stark, was Polizeioperationen bestätigt haben. Doch welche Clans wirken dort? Beim Blick auf die Landkarte stellt man fest, dass die Gegend mindestens genauso stark kontaminiert ist wie andere, eher bekannte 'Ndrangheta-Gebiete, wie etwa die Gegend um San Luca, und dass fast jeder Ort mit einem eigenen Clan zu kämpfen hat, manche gar mit mehreren. In der Stadt Crotone kennen wir bereits den Clan Frenna Bonaventura Ciampa, dem Luigi angehörte. Isola di Capo Rizzuto, ein Ferienort wenige Kilometer entfernt, ist der Herkunftsort von den Clans Arena, Nicosia und Messano. Cutro, von Crotone aus rund 10 Kilometer landeinwärts gelegen, ist bekannt für den bedeutenden Clan Grande Aracri. Aber auch der Clan Trapasso Zofreo ist hier zu Hause. Auf dem Weg nach Cutro kommt man durch Papanice, wo der Clan Magna zu Hause ist. In einem Teilort von Cutro, San Leonardo, ist der Manolo-Clan beheimatet. Im Nachbarort San Mauro Marcesato betreibt der Clan Greco sein Unwesen. Unbedingt zu nennen sind auch die Pharao Marincola aus dem Weinort Ciro sowie der Clan Marazzo aus Belvedere di Spinello, einem Nest mit weniger als 2000 Einwohnern. In Strongoli ist der Clan Giglio präsent, in Mesoraca der Clan Ferrazzo und in Petilia Policastro der Clan Comberiati. Kurz, auf wenigen Quadratkilometern bewegt sich eine Unzahl an Mafia-Clans. Diese Enge schafft einen Expansionsdruck, aber es waren auch strategische Überlegungen, die einige Clans dazu bewegten, sich im Ausland niederzulassen. Die meisten der Namen kennen wir daher auch in Deutschland. Es ist aber nicht ganz einfach, über die Zeit den Überblick über die Clans aus Crotone zu bewahren. Manche fusionieren mit anderen, einige verlieren sich in der Bedeutungslosigkeit und auch zu Namenswechseln kam es. Als die wichtigsten gelten der Clan Grande Aracri, die Arena und die Pharao Marincola. Luigi war von seinem Onkel Gianni zum Boss des Clans gemacht worden. 2001 im Oktober rief er ihn zu sich ins Gefängnis nach Parma. Den exakten Tag weiß Luigi nicht mehr, aber die Woche. Er wurde in dieser Woche nämlich 30 Jahre alt. »Mein Onkel sagte, du brauchst dich nicht darum kümmern. Ich werde alle informieren.« Damit waren vor allem Bosse gemeint, unbedingt auch Nicolino Grande Aracri. Beim nächsten Treffen war auch ein Sohn seines Onkels dabei, der sich Hoffnung auf die Thronfolge machte. Auf verschlüsselte Art fragte sein Onkel ihn, wie verschiedene Projekte liefen. Der Sohn habe entweder nicht antworten wollen oder zugeben müssen, dass er nicht gut gearbeitet habe. Darauf schleuderte ihm sein Onkel nur entgegen, dass er ihm jetzt lange genug auf die Nerven gegangen sei, wendete sich Luigi zu und redete fortan nur noch mit ihm. So kommuniziert man also in Mafia-Kreisen. Ich fragte Luigi, ob er jemals nach Deutschland gereist sei. Das BKA schrieb in einer Bestandsaufnahme zur 'Ndrangheta im Jahr 2008 nämlich, dass der Clan Vrenna über einen Stützpunkt in Düsseldorf verfügen solle. Der Bericht nennt mehrere Mitglieder in der Region und erwähnt Ermittlungen wegen Geldwäsche. Luigi geht das Wort Düsseldorf, anders als den meisten Italienern, recht flüssig über die Lippen. Dort war er aber nie. Einmal habe er einen Onkel nach Deutschland geschickt. Sein Clan bereitete damals einen Raubzug durch Europa vor. An verschiedenen Orten wollte man reichlich Beute machen. Wir machten solche Aktionen damals nur, wenn eine oder mehrere Millionen dabei raussprangen. Sein Onkel, ein im Raub qualifizierter Mann, sollte in Nordrhein-Westfalen eine Bank ausspionieren. Ich habe ihm ausdrücklich eingeschärft, keine kleineren Taten zu begehen, um nicht aufzufallen, sagte Luigi. Denn so wie ich die Deutschen kannte, reagierten sie. Es ist nicht so, dass alle regungslos stehen bleiben, wenn man ihnen eine Knarre vors Gesicht hält. Sein Onkel glaubte ihm nicht. Ein Wachmann schritt ein. Der Onkel wurde beim Überfall angeschossen. Es gelang ihm noch, die Beute in das Auto eines Komplizen zu werfen, doch flüchten konnte er nicht. Er wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt und kam erst nach 4 oder 5 Jahren wieder nach Italien zurück. Einer von Luigis Männern in Deutschland, Gabriele Marazzo aus der Borsigstraße in Düsseldorf, erlangte in Italien später traurige Bekanntheit. Bei einem Mordanschlag auf ihn wurden auch 8 Spieler auf Fußballfeldern nebenan verletzt. Ein kleiner Junge, Domenico, genannt Dodo, wurde am Kopf getroffen. 3 Monate kämpfte der 11-Jährige um sein Leben. Vergeblich.